Ja, wir haben jetzt im ersten Teil schon so ein bisschen abgesteckt, wohin die Reise geht, beziehungsweise um was es eigentlich geht, und haben so ein bisschen aufgearbeitet, was eigentlich in den 60ern los war. In Frankfurt bei Adorno und auch in San Diego bei Marcuse. Wie gesagt, so genau konnten wir darauf jetzt nicht eingehen, aber zumindest ein Buch, wo man das alles sehr schön und auch unterhaltsam nachlesen kann, haben wir ja schon mal genannt, nämlich der gute Herr Kraushaar mit seinem dreibändigen Werk zu dem Thema. Und jetzt haben wir uns überlegt, wollen wir so ein bisschen in die inhaltliche, also stärker inhaltliche Debatte einsteigen. Und ich wollte jetzt erst noch mal so ein paar Takte zu diesen Briefen sagen, von denen schon mehrfach die Rede war. Weil Marcuse ja in USA war, haben Adorno und er ziemlich lange Briefe gewechselt. Also er hat mehr mit Horkheimer korrespondiert, aber auch mit Adorno korrespondiert. Und dieser Briefwechsel, von dem ich jetzt rede, bezieht sich auf Briefe, die zwischen 67 und 69 geschrieben worden sind. Es handelt sich um etwa 25, 30 Briefe, die mir bekannt sind. Das sind mit Sicherheit nicht alle. So ein bisschen Problem mit dem Nachlass. Das ist alles nicht so ganz klar. In diesem Kraushaarband, von dem jetzt schon mehrfach die Rede war, sind sehr viele dieser Briefe zu finden. Und dann gibt es eine Ausgabe der Frankfurter Adorno-Blätter, herausgegeben von Tiedemann, ich glaube Band 4 oder Band 5, wo einige dieser, das gucke ich jetzt schnell nach, wo einige dieser Briefe zu finden sind. Da kann man das nachlesen. Aber es sind sicherlich nicht alle Briefe, die es gibt. Und in dieser Zeit, es ist der Band 6 dieser Frankfurter Adorno-Blätter von 2000. Und dieser Briefwechsel hat so mehrere Ebenen. Und unter anderem geht es darum, dass die beiden sich lange nicht persönlich gesehen haben und immer darüber diskutiert wird, dass man sich doch mal treffen müsste im Sommer, weil ja Marcuse im Sommer immer in Europa war zu der Zeit und Adorno in der Schweiz im Urlaub war meistens. Ob man sich da nicht in Frankreich oder in der Schweiz irgendwo mal treffen kann, um über all das, was man, wo man sich irgendwie uneinig ist, mal zu diskutieren. Ich habe jetzt zum Beispiel ein schönes Zitat von Adorno aus einem dieser Briefe ganz am Anfang. Der ist also von 67 irgendwann. Das knüpft auch so ein bisschen an das an, was wir schon diskutiert haben. Da schreibt Adorno, dass er gerade an der negativen Dialektik arbeitet. Und dann schreibt er an Marcuse, dass ich die Beschäftigung damit für wichtiger halte, als manches unmittelbar der Realität nähere, mag an meinem Narzissmus liegen. Aber doch nicht durchaus. Ich bin überzeugt, dass bei der Einheit von Theorie und Praxis heute der Akzent auf der fortgeschrittensten und reflektiertesten Theorie liegt. Viele der jungen Studenten tendieren dazu, ihre Art Praxis mit einer nicht vorhandenen Theorie zu synthetisieren. Und dabei schaut ein Dezisionismus heraus, der ans Grauen erinnert. Über all das zu reden, wäre zwischen uns überaus fällig. Und das ist immer so was, eine Ebene, die ganz eine große Rolle spielt in diesem Briefwechsel. Man redet die ganze Zeit darüber, dass man eigentlich dringend mal reden müsste. Zu diesem Treffen ist es dann aber in der Tat vor Adornos Tod nicht mehr gekommen. Das hat verschiedene Gründe. Einmal, dass sie beide immer sehr beschäftigt waren im Sommer. Dann, dass Adorno keine Lust hatte, Marcuse hinterherzureisen und erwartete, dass Marcuse gefälligst in die Schweiz kommt, zu ihm und Horkheimer, wo sie in, wie heißt der Ort? Naja, wo sie immer Urlaub machten. Sils Maria, glaube ich, ne? Wo sie in Sils Maria immer Urlaub machten, da sollte doch Marcuse gefälligst hinkommen. Marcuse war mit Anfragen überschüttet und war dann immer in Frankreich und England und Deutschland und hielt Vorträge und so weiter. Und es war ihm auch wichtig, sich mit Adorno auszusprechen, aber im Großen und Ganzen kam es dann zu diesem Treffen eben nicht mehr. Und es ist ganz spannend zu lesen, dass es in jedem dieser Briefe eigentlich ist so ein, oh Gott, wir haben uns so lange nicht gesehen, wir müssen uns dringend mal aussprechen. Dann wird, das ist auch schon gerade angeklungen, um Theorie und Praxis gestritten, darüber reden wir gleich noch. Und dann wird, und das passiert dann eben ab 68, stärker über die Studierendenbewegung selbst gesprochen, wo Adorno sich eben eher kritisch äußert und Marcuse sich eher immer zustimmend äußert. Und seit also in Frankfurt diese ganze Situation sich zuspitzte mit der Institutsbesetzung im Frühjahr 69, von der gerade schon die Rede war, wo Adorno die Polizei dann rief, da gewinnt dieser Briefwechsel jetzt doch sehr an Schärfe und es wird mehr so eine starke Auseinandersetzung und man schreibt dann auch so mit persönlichen Anreden. Also dann schreibt Marcuse so einen Satz wie, ich zitiere, Teddy, ich würde über solche Dinge hinweggehen, wenn ich nicht fürchtete, dass sich in ihnen ernste politische Differenzen ausdrückten und ähnliche Dinge mehr. Und Adorno beschwert sich dann immer wieder bei Horkheimer, dass Marcuse so unverschämt schreibt. Und man kann einfach merken, dass die beiden da sehr unterschiedliche Positionen haben. Das ist ja jetzt mehrfach schon gesagt worden. Und Marcuse fordert immer von Adorno, sich zu dieser Studierendenbewegung solidarisch zu erklären und hat viel Verständnis für das, was die Studierenden tun. Und Adorno hat das eher selten. Und Da wird dann auch diese Diskussion, auf die wir dann sicherlich gleich als nächstes eingehen werden, spielt dann immer eine Rolle, dass Adorno sagt, der Weg zur Praxis ist versperrt. Und Marcuse sagt, ganz im Gegenteil, wir haben jetzt bürgerliche Demokratie, wir können ganz viel machen. Natürlich können wir jetzt nicht direkt die Revolution machen. Und auch das ist so ein Mythos, der immer so weiterverbreitet wird, dass Marcuse die Studierenden oder irgendwelche anderen Minderheiten für revolutionäre Subjekte gehalten habe. Das ist definitiv nicht der Fall. Aber man kann im Sinne einer Vorbereitung von Praxis, organisierte Aufklärung, auch Demonstrationen und Ähnliches doch sehr viel tun. Und da wird sich dann in diesen Briefen eben sehr intensiv drum gestritten. Und das Ganze endet mit einem, dann ganz dramatisch mit dem, eigentlich mit dem Tod Adornos, wo direkt vorher beide nochmal ganz intensiv in Briefen ihre Positionen klar machen. Und Adorno schreibt kurz vorher an Horkheimer, dass er eigentlich gar nicht wisse, wie der Bruch mit Marcuse überhaupt noch zu verhindern sei. Also da geht es dann wirklich auch ums Ganze. Und an dieser Diskussion um die Studierendenbewegung reihen sich dann eben ganz viele andere Diskussionen, wo die beiden offensichtlich sich auseinander bewegt haben, reihen sich dann eben dort so ein. Und dazu wäre eben einer der Punkte, wäre dieses Verhältnis von Theorie und Praxis. Ja, ich denke, dass die Punkte, du hast sie ja in dem ersten Teil benannt, der Gesellschaftsbegriff, die Frage nach dem historischen Subjekt, nach dem revolutionären Subjekt, die Frage letztendlich nach Klassenbewusstsein und Arbeiterbewegung, die Frage nach Demokratie, das Verhältnis von Gewalt auch im Hinblick auf globale Konflikte, Stichwort Dritte Welt, schließlich Theorie und Praxis, dass man diese Punkte also gar nicht trennen kann. Nee, genau. Deswegen glaube ich, dass wir ohne weiteres da alles mal Gut, dann beleuchten. gut. Dann fangen wir einfach mit dem Gesellschaftsbegriff so ein bisschen an. Ich hoffe, dass wir uns jetzt da nicht zu sehr verfransen, aber ich versuche das jetzt einfach mal so ein bisschen, was ich da so gemacht habe, mal zu nennen. Was Adornos Zentralbegriff in dieser Zeit für die Gesellschaft ist, der Begriff der verwalteten Welt. Ein Begriff, der, soweit ich weiß, aus der Dialektik der Aufklärung dort schon vorkommt. Auf jeden Fall ein Begriff, den er mit Horkheimer zusammen geprägt hat und der im Grunde davon handelt, dass die Gesellschaft als Ganzes, die bürgerliche Gesellschaft, nachdem die liberale Phase des Kapitalismus irgendwann um die Jahrhundertwende beendet wurde und dann also spätestens mit Faschismus und Stalinismus und wie du es auch gerade schon gesagt hast, der Massengesellschaft in den USA, diese Gesellschaft sich verdichtet zu einer umfassenden Totalität, in die so ohne weiteres kein Eingreifen mehr möglich ist. Das hat bei Adorno verschiedene Punkte. Also einmal ist es dieser Punkt, dass die Gesellschaft sich abgeriegelt hat, der Tausch universal geworden ist. Also wirklich eine durchgesetzte Tauschgesellschaft, in der alles getauscht werden kann, in der die Menschen wirklich nur noch zu Objekten werden und kaum noch als Subjekte handeln können, in der eine umfassende Kulturindustrie das Denken beeinflusst und lenkt und die Kultur an das Amüsement bindet und in der das Individuum im Grunde mehr oder weniger ohnmächtig wird. Adorno spricht auch irgendwann sehr radikal vom Tod des Individuums. Einfach die Idee ist, dass diese bürgerliche Vorstellung von Subjekt, also seit Descartes und Kant und so weiter, einfach nicht mehr angemessen ist, weil die Menschen eigentlich gar nicht mehr über ihr eigenes Leben bestimmen können und in Adornos Sicht so die letzten Subjekte eigentlich die freien Unternehmer waren im frühen Kapitalismus, die eben selber noch sehr viel entscheiden und machen und so weiter konnten, wo dann diese ganze bürgerliche Kultur dranhängt. Und da selbst das droht jetzt unterzugehen. Und das ist also eine Totalität. Es gibt immer diesen schönen Satz aus dem Gesellschaftsaufsatz von Adorno, der heißt einfach Gesellschaft und ist dafür wirklich ein schönes Beispiel für diese Denke. Da ist immer der Satz, alles ist eins. Und das ist genau so ein kurzer, knackiger Adorno-Satz, die er ja immer zwischen seinen ganz langen, streng komponierten Sätzen dazwischen packt, wie so ein Einzelpunkt, mal ein so ein kurzer Satz, alles ist eins. Und daran kann man es eigentlich ganz gut aufhängen. Genau, und diese Bewegung hin zu dieser verwalteten Welt beschreibt die Dialektik der Aufklärung, also das Scheitern der Vernunft, die Reduzierung der Vernunft auf das Instrumentelle, auf das Rationale, auf das Planende. Und ähnliches mehr. Und das ist im Grunde so die Vorstellung. Also wir haben es nach wie vor mit einer antagonistischen Klassengesellschaft zu tun, in der diese Klassen aber politisch keine Bedeutung mehr haben, weil wirklich alle jetzt integriert werden in diesen integralen Zusammenhang. Und es ist im Grunde immer noch eine Kritik an der Gesellschaft nötig, aber es ist sehr schwierig, sie irgendwo festzumachen. Und es ist sehr schwierig, sie zu äußern. Das sind so die, du hast es auch schon angesprochen, und eine reale Hoffnung auf Veränderung macht sich Adorno in dem Grunde nicht mehr. Also er macht sich noch die Hoffnung, dass man die Wahrheit über die Gesellschaft noch aussprechen kann. Das ist, was er machen will, das ist, was kritische Theorie tun soll. Aber im Sinne eines Eingriffes ist das überhaupt nicht mehr denkbar. Und da einen Punkt habe ich noch, dann kannst du vielleicht noch was dazu ergänzen, zu Adorno, bevor wir zu Marcuse kommen. Ein Punkt, man kann bei Adorno sehen, wenn man den späten Adorno sich anguckt, in dieser Soziologievorlesung, in seinen Schriften aus der Zeit, auch in seinen Vorträgen, kann man merken, dass er sich ganz orthodox an Marx hält. Und zwar jetzt überhaupt nicht an dessen politische Schriften, sondern an das Kapital. Also die Kritik der Warengesellschaft, die Kritik der politischen Ökonomie, die Marx dort verfasst hat, erscheint ihm nach wie vor als die beste Beschreibung der bürgerlichen Gesellschaft. Und man kann das merken, dass er da immer ganz orthodox im Grunde Marx macht. Er spricht dann vom Wert und vom Tausch und vom Kapital und ähnliche Dinge mehr und leitet daraus im Grunde her, dass es keine reale Bewegung gibt, die diesem Verwertungsprozess sich entgegensetzt. Und dazu kommen wir dann vielleicht bei der Theorie und Praxis gleich noch, aber schon mal ein Hinweis. Marx hatte ja gedacht, dass die Entwicklung des Kapitalismus ziemlich automatisch, mehr oder weniger, das ist ja eine weite Diskussion jetzt bei Marx, aber zumindest hatte er sich vorgestellt, dass irgendwann ein Subjekt entstehen würde, was diese gesellschaftlichen Verhältnisse zum Tanzen und über den Haufen, zum Tanzen bringen, über den Haufen werfen würde. Und dass genau das nicht passiert ist, als der Faschismus vor der Tür stand, sondern dass im Gegenteil das Proletariat, das Organisierte im großen Maße den Nationalsozialisten gefolgt ist. Das ist genau das, wo Adorno sagt, okay, Marx hat sich ganz offensichtlich geirrt. Und diesen Gedanken, den glaube ich, ist der, glaube ich, ganz zentral, wenn man Adorno verstehen will. Marx hat sich geirrt. Es kommt nicht die Revolution, es kann auch was viel Schlimmeres kommen. Und es kam was viel Schlimmeres, nämlich der Faschismus und der Nationalsozialismus und im letzten Ende eben auch Auschwitz, was, glaube ich, als Faktum in Adornos Denken fast gar nicht überbewertet werden kann, sondern man sich ganz klar machen muss, dass Adorno nach Auschwitz denkt. Und dass Marx sich geirrt hat, das nimmt er ganz, ganz extrem ernst. Und deswegen ist keine reale Bewegung gegen die Gesellschaft auffindbar und auch nicht und schon gar nicht bei den Studierenden. Deswegen ist dieser Pathos, dieser revolutionäre Pathos ihm auch so, das ist für ihn im Grunde völlig bizarr, grotesk. Dass jemand, ne, nach Auschwitz in den 60er Jahren, nach all diesem, in dieser völlig vergesellschafteten Gesellschaft ernsthaft denkt, er oder sie könne mit Lenin oder Marx oder irgend so jemandem eine revolutionäre Bewegung begründen. Das ist sozusagen ihm völlig, das erscheint ihm für völlig abwegig. Ich weiß nicht, ob du da noch was ergänzen möchtest. Ja, ergänzen kann man vielleicht einen biografischen Aspekt, nämlich man muss sich ja vorstellen, dass Adorno kritische Theorie als gesellschaftskritische Theorie namentlich erst in den 50er, 60er Jahren betrieben hat. Damit meine ich, kritische Theorie ist immer kritische Theorie der Gesellschaft, aber genau in der Phase, wo sich die kritische Theorie als solche konstituiert, in den 30er Jahren, ist Adornos Aufgabe am Institut für Sozialforschung, dann ja schon in der Emigration über Genf Richtung New York, ist Adornos Aufgabe am Institut für Sozialforschung nicht Gesellschaftstheorie und interessanterweise auch nicht Philosophie. Also es gibt einen kleinen Aufsatz, wenn ich das jetzt richtig erinnere, der sich mit Kierkegaard beschäftigt und ein Rest ist aus seiner Habilitationsschrift. Jedenfalls Adorno ist sozusagen für den Teilbereich Ästhetik und Musik. Musiktheorie zuständig und das ist sein Arbeitsfeld. In Amerika kommt er dann über Lazarsfeld in Kontakt mit empirischen soziologischen Fragen, bleibt aber zunächst in diesem Sachfeld der Musik, beschäftigt sich mit Radio Radio. und ähnlichen Dingen, stellt seine Hörertypologie auf und so weiter und so fort. Und erst in der Bundesrepublik, zurückgekehrt in die Bundesrepublik, wo er dann eben auch Direktor wird des Ja. Instituts für Sozialforschung, beschäftigt er sich zusammen mit Horkheimer explizit mit soziologischen Fragestellungen, und aus der Zeit kommen ja auch die Texte, die du jetzt schon angesprochen hast, dieser kurze Text über Gesellschaft und dergleichen. Es gibt noch diese soziologischen Exkurse, die Rundfunkvorträge, glaube ich, waren von Horkheimer und Adorno zusammen. Ich erwähne das deshalb, weil gleichzeitig Adorno natürlich mit an den Diskussionen beteiligt ist, des Instituts für Sozialforschung aus der Zeit auch schon der 30er Jahre. Ich will nur hinweisen darauf, weil das, glaube ich, nicht unwichtig ist, sich dann die Unterschiede, die jetzt gar nicht so offensichtlich scheinen, zu Marcuse deutlich zu machen. Es gibt 35, 36 diese Studien über Autorität und Familie. An denen sind eigentlich fast alle beteiligt. Also Marcuse ist dran beteiligt, Erich Fromm, der zu der Zeit auch noch am Institut ist, ist dran beteiligt. Horkheimer, Löwenthal und so weiter und so fort. Adorno ist es nicht. Mhm. Also er ist es zwar als Diskutant, aber nicht als Schreibender. Und das, glaube ich, ist nicht unwichtig zu erwähnen, wenn man dann aber eben sich vor Augen führt, in der Auseinandersetzung mit Horkheimer, nämlich in der Arbeit an der Dialektik der Aufklärung, die ja 1944 respektive 1947 dann erscheint, entwickelt sich bei Adorno eben aus dieser Zentralthese einer Dialektik der Aufklärung genau dieser Gesellschaftsbegriff, den du jetzt ja sehr schön skizziert hast, den man bündig fassen kann mit dieser Formel von der verwalteten Welt. Das ist vom Befund etwas, was bei Marcuse ganz ähnlich aussieht, aber dem liegt eigentlich eine andere, wenn man so will, philosophische Grundeinstellung zugrunde, beziehungsweise es scheint bei Marcuse ein anderes Vorzeichen zu geben, mit dem er an diese Dinge rangeht und was dann auch den Ausschlag gibt für eigentlich all die weiteren Fragen, die wir hier stellen, zum Beispiel auch überhaupt die Frage nach dem revolutionären Subjekt oder historischen Subjekt. Mhm. Ich will eine Sache noch erwähnen, ist eigentlich auch nur eine Wiederholung von dem, was du gesagt hast, aber ich finde, es ist so extrem wichtig, weil man sich das auch noch vor Augen halten muss. Du hast darauf verwiesen, dass Adorno festhält an der Vorstellung des bürgerlichen Subjekts, festhält an der Vorstellung des Individuums, das im bürgerlichen Zeitalter, wenn überhaupt, realisiert war in der frühkapitalistischen Phase des freien Unternehmertums. Mhm. Ich erwähne das deshalb nochmal, weil wichtig ist für diesen Begriff der verwalteten Welt die Kritik oder der Umgang mit dem, was Konkurrenz bedeutet. Für Adorno und auch für Horkheimer ist eigentlich Konkurrenz etwas sehr Positives für die Herausbildung, und da sind sie auch von Freud beeinflusst, einer starken Individualität, eines starken, nämlich ich-starken Subjekts. Mhm. Also die Konkurrenz ist notwendig, dazu gehört im Übrigen auch väterliche Autorität. Das sind alles keineswegs negative Kategorien. Gleichzeitig das Interessante ist ja mit dem Wegbrechen dieser bürgerlichen Form von Konkurrenz, dieser bürgerlichen Form von väterlicher Autorität, kommt es zu einem Vakuum, in das dann sozusagen verzerrte Formen des Autoritären eingelagert werden, ein Konformismus eingelagert wird und eben das entsteht, was Adorno denn mit anderen zusammen den autoritären Charakter nennt. Und zu dem Zeitpunkt, das taucht in Schriften schon von Adorno Anfang der 40er Jahre auf, die auch jetzt jüngst erst in den Briefbänden mit aufgenommen wurden, zu dem Zeitpunkt spricht Adorno, er nennt das mal in einer Formel oder einer Überschrift, von einer neuen Anthropologie. Das ist das, was du eben bezeichnet hast mit dem Tod des Individuums, wo er auch etwas sehr Ähnliches sagt wie Marcuse, nämlich dass all diese psychoanalytischen oder psychologischen Kategorien, die wir haben, um das starke Subjekt zu beschreiben, um das Individuum zu beschreiben, letztendlich ich, es und über ich, dass die weggebrochen sind und dass dieses Verhältnis nicht mehr da ist. Was passiert in der verwalteten Welt? Es gibt ja mehrere Radiogespräche, an denen Adorno beteiligt ist, genau zu dem Thema. Eins ist mir jetzt in Erinnerung geblieben und das passt ganz gut, nämlich ein ganz kurzer Beitrag, den man im Übrigen auch bei YouTube mit den entsprechenden Namen leicht rausgoogeln kann. Ein Beitrag, eine Diskussion zwischen Adorno und dem Soziologen Arnold Gehlen, ja. Wo nämlich Adorno beschreibt, die verwaltete Welt sei eine Welt, in der die Individuen zu bloßen Funktionsträgern geworden sind, ja. Und eben austauschbar geworden sind. Die können nur noch reagieren, genau, aber im Grunde genau. Nicht mehr agieren. Und das Paradoxe an genau dieser Situation ist, dass sozusagen das Ausbleiben aller psychologischen Bindung an die Gesellschaft, das dieses Verwaltetsein, dieses Zurückfallen auf eine bloße Funktion, der letzte dann doch psychologische Zusammenhang ist, den man überhaupt noch mit der Gesellschaft hat, nämlich so etwas hervorbringt wie Angst. Mhm. Ja, also das heißt, nämlich die Angst permanent auf dem Status oder im Status dieser bloßen Funktion rauszufallen aus der verwalteten Welt, ist das, was überhaupt noch Menschen als Menschen erkennbar macht, aber eben nur negativ, nur weil sie Angst haben. Und das taucht dann, auch wenn es vom Befund her ähnlich klingt bei Marcuse, das taucht bei Marcuse aber anders auf, wenn es um eben Beschreibung geht von letztendlicher Möglichkeiten der Emanzipation. Mhm. Ja, da würde ich jetzt direkt dann anknüpfen, was diesen Gesellschaftsbegriff zu der Zeit, also in den 60er Jahren bei Marcuse angeht, habe ich mich dann auch hauptsächlich am eindimensionalen Menschen orientiert. Da haben wir, du hast das auch vorhin schon angesprochen, im Grunde eine ganz ähnliche Bestandsaufnahme. Wir haben eine Gesellschaft, die total integriert ist, also auch die Arbeiterklasse, lange Zeit sozusagen die lebendige Absage an diese Gesellschaft, an diese Klassengesellschaft, ist integriert worden, verbürgerlicht worden, und zwar einfach aufgrund der Produktivkraftentwicklung. Also es ist viel mehr, also das, was man Fordismus nennt, das sind viel mehr Waren zugänglich, die Leute dann auch kaufen können müssen, die Löhne steigen und so weiter, sodass also auch der normale Arbeiter jetzt etwas zu verlieren hat, nämlich ein Auto und ein Haus vielleicht sogar und seine Kleinfamilie. Er ist also nicht mehr völlig im Elend, so wie Marx das noch kannte, sondern ist ganz anders situiert. Und diese Gesellschaft, wie Marcuse es nennt, sperrt sich mit aller Kraft gegen ihre eigenen Möglichkeiten. Das ist ganz entscheidend bei Marcuse, dass er sagt, im Grunde wäre eine befreite Gesellschaft, also das, was man gemeinhin Kommunismus nennt nach Marx, das wäre durchaus möglich, weil eigentlich die Maschinen, die Produktivtiefkräfte sind vorhanden, sie müssten nur anders genutzt werden und zwar nicht für eine Produktion um der Produktion willen, sondern für eine Produktion um der Bedürfnisse willen. Und da kommt noch ein weiterer Punkt hinzu bei Marcuse, er unterscheidet zwischen richtigen und falschen Bedürfnissen. Das ist, ich finde das philosophisch verhältnismäßig brisant, aber er tut es und er sagt, falsche Bedürfnisse sind die, die nur in dieser Gesellschaft Sinn machen. Also beispielsweise das Bedürfnis nach einem schnellen Auto oder einem großen Haus oder irgendwelchen Statussymbolen. Und richtige Bedürfnisse, sagt er, sind die, die sozusagen der Mensch als solcher mitbringt, also Hunger zum Beispiel, oder dass der Körper geschützt werden muss vor Wind und Kälte und all diesen Dingen. Und er sagt, im Grunde wäre diese andere Gesellschaft, die befreite Gesellschaft, jederzeit möglich, nur diese Gesellschaft sperrt sich voll ab gegen Kritik. Also da nimmt er dann Bezug auf die Medien und auf die Parteien und die Politik und ähnliches mehr, wo er aufzeigt, das ist alles nur Scheinpluralismus und im Grunde verkünden alle Mächtigen immer dasselbe, nämlich Erhaltung des Status quo. Und ich würde jetzt eben sagen, dass seine Hoffnung auf einen Ausbruch aus diesem, den Adorno, wie wir gerade schon ziemlich eindeutig gemacht haben, so nicht mehr hat, dass diese Hoffnung gründet bei Adorno im Individuum. Und zwar einfach darin, dass er sagt, und das ist eben was, wo ich dann in meiner Arbeit auch einen Schlenker über das Buch aus den 50er Jahren gemacht habe, Triebstruktur und Gesellschaft, seine Auseinandersetzung mit Freud, wo er gesagt hat, die Gesellschaft schafft es nicht, die Individuen ganz einzusortieren, ganz zu Funktionsträgern zu machen, denn die Individuen haben immer noch Bedürfnis nach Frieden, er nennt es das erotische Prinzip, Bedürfnis nach Frieden, nach Freiheit und vor allem nach Befriedigung. Und sie erinnern sich auch daran, das ist eigentlich ein ganz, ganz süßes Argument, sie erinnern sich auch daran, dass sie das mal hatten, nämlich im Mutterleib und an der Mutterbrust, wo die allumfassende Befriedigung, die Marcuse eben auch im Hier und Jetzt für möglich hält, die Individuen erinnern sich an diese allumfassende Befriedigung und diese Erinnerung ist ihnen nie ganz auszutreiben. Und deswegen setzt Adorno mit Freud, also er liest so ein bisschen Freud gegen Marcuse. Den Strich, Marcuse, was habe ich gesagt? Marcuse. Er liest Adorno für Freud so ein bisschen gegen den Strich und sagt, das, was Freud so beschreibt als die Zivilisation, die notwendig ist, um aus der Barbarei rauszukommen, dafür müssen Triebe unterdrückt werden und ähnliche Dinge. Und er sagt, nein, es wäre eine andere Zivilisation, wäre möglich. Und eine, die auf dem Eros eben aufbaut, auf Spiel, auf Mühelosigkeit, eine ganz neue Vernünftigkeit wäre möglich gegen diese Produktion um der Produktion willen. Und ich würde jetzt sagen, der zentrale Schritt ist jetzt eben das, was Marcuse im eindimensionalen Menschen als einzigen Ausweg, was das vorhin schon mal gesagt, nennt, ist diese große Weigerung. Und er zieht es auf, schon in Triebstruktur und Gesellschaft taucht dieses Wort auf, er zieht es auf an Orpheus und Narziss, also mythischen Figuren, die aus dieser ganzen Verwertungslogik so ein bisschen rausfallen und die sozusagen dem Spiel und der Muse sich hingeben. Und er sagt, die symbolisieren die große Weigerung. Und das ist das Einzige, was wir überhaupt noch machen können. Im eindimensionalen Menschen, 64, kann er überhaupt niemanden ausmachen, der das macht. Er sagt nur, es gibt so ein paar Leute, die sind nicht ganz zufrieden. Er nennt dann die Randgruppen, also die Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner zum Beispiel, die zum Teil da schon so ein bisschen Riots gestartet haben zu der Zeit. Die nennt er, aber er macht keine Tendenz aus. Und der entscheidende Umschlagpunkt ist dann, würde ich behaupten, eben 67, wo er feststellt, aha, es gibt wirklich Leute, nämlich die Studierenden, die jungen Intellektuellen in Paris und in den USA, die genau mit solchen Forderungen, wie Marcuse sie immer formuliert hat, völlig einsam an seinem Schreibtisch, die damit auftauchen. Fantasie an die Macht. Seien wir realistisch, verlangen wir das Unmögliche. Ne? Also, soyons réalistes, demandons l'impossible ist eine so eine Parole in Frankreich. Also völlig utopische Forderungen. Heute vielleicht Parolen, die heute in die Richtung gehen, wäre sowas wie alles für alle zum Beispiel. Also jeder soll und jede soll alles bekommen, was er sie will. Und das sagt dann für Marcuse Dinge, die er für möglich hält, technisch, die aber in dieser Gesellschaft eben nicht machbar sind. Und das beweist für ihn, diese Gesellschaft produziert Bedürfnisse, die sie selbst nicht befriedigen kann. Und das ist so eine Sprengkraft. Und deswegen setzt er so viel Hoffnung auf diese junge intellektuellen Bewegung. Genau, so. Du hast es ganz kurz so kritisch angemerkt, dass in dieser ja tatsächlich philosophisch eingelagerten Idee der Unterscheidung von richtigen und falschen Bedürfnissen oder wahren und falschen Bedürfnissen, dass du da Bedenken hast. Ich glaube aber, dass genau der Schluss, den du jetzt zum Ende erwähnt hast, doch darauf deutet, dass diese an Marcuse ja sehr häufig kritisierte oder problematisierte Figur von richtigen und falschen Bedürfnissen gar nicht so problematisch ist, wie es scheint. Zum einen, ich will es nur korrigieren, und ich glaube, es ist nämlich für die dort anschließenden Fragen und auch für unsere weiteren Fragen nicht unwichtig. Zum einen, Marcuse hat ja nie gesagt, dies und das sind falsche Bedürfnisse, im Sinne von, es ist falsch, fernzusehen, es ist falsch, Auto zu fahren, es ist falsch, dieses und jenes zu tun. Nee, gar nicht. Und stattdessen müsste man eben dies und das tun oder müsste man diese und jene Bedürfnisse haben, sondern in der Tat gibt es ja erstmal nur einen anthropologisch, ontologisch vielleicht ausgerichteten Versuch, so etwas wie einen Grund zu bestimmen, von dem man ausgehen kann, ja. Oder vielleicht ist das auch weniger philosophisch als vielmehr psychologisch oder psychoanalytisch, nämlich jetzt Grundbedürfnisse in dem Sinne, wie du sie benannt hast, Hunger, Dach über dem Kopf, menschliche Wärme und vielleicht auch eben, oder nicht vielleicht, sondern ganz klar eben auch Sexualtrieb oder Libido, Lusttrieb. Ja? Das verbindet sich ja bei Marcuse mit auch noch einer ganz frühen Lektüre, die sich bei ihm finden lässt, nämlich mit Friedrich Schiller, der ja in seinen Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen diese philosophische Triebtheorie entwickelt, die ja so wunderbar dann aus marcusischer Perspektive zusammenpasst mit der Trieblehre von Freud. Das Argument in Triebstruktur und Gesellschaft, ich will es nur ganz kurz wiederholen, aber ich glaube, dass da ein Spannungspunkt ist, der nicht uninteressant ist. Das Argument in Triebstruktur und Gesellschaft ist ja folgendes. Freud unterscheidet das Lustprinzip vom Realitätsprinzip. Wir brauchen das Realitätsprinzip, sonst wären wir als Menschen überhaupt nicht in der Lage, uns zu vergesellschaften. Also auf Deutsch gesagt, wir können den ganzen Tag nicht uns unseren sexuellen Trieben hingeben. Das würde ungefähr eine Woche funktionieren und dann wäre das Thema Menschheit auch erledigt. Stattdessen haben wir so etwas wie einen Realitätssinn und auch ein Realitätsprinzip entwickelt, was in letzter Instanz uns aber tatsächlich ermöglicht, in gewissen Bahnen, in gewissen Räumen, sowas wie das Lustprinzip auszuleben und auch zu sichern. Ja, also genau das garantiert es das. Marcuses Argument ist jetzt, die Gesellschaft ist so weit fortgeschritten, dass das Realitätsprinzip in ein Leistungsprinzip umschlägt. Das heißt, die Triebe müssten gar nicht mehr in der Form unterdrückt werden, wie sie heute unterdrückt werden, auf unterschiedlichster Ebene, sei es technisch, sei es sozial und so weiter und so fort, sind die Möglichkeiten vorhanden, dass... Das nennt er übrigens spannenderweise das Ende der Utopie, nennt er das. Genau. Nicht, weil es keine Utopie mehr gibt, sondern weil die Utopie nicht mehr utopisch ist. Genau, weil es kein Utopos, kein... Genau, kein sondern weil es real möglich wäre. Genau. Ja. Von dem Standpunkt aus zu sagen, wir leben aber dennoch in einer Gesellschaft und das bindet, anders als Adorno, Marcuse ja sehr stark an die Subjekte. Ja, Adorno sagt, das ist quasi eine innere Logik im System, die zur verwalteten Welt führt. Ja. Marcuse sagt, wir leben in einer Gesellschaft, wo die Subjekte selber nichts anderes tun, als eigentlich die Möglichkeit ihrer Befreiung, als die Möglichkeit eines befriedeten Daseins, als die Möglichkeit einer freien Triebbefriedigung zu unterbinden. Mhm. Genau das ist das Problem. Also ich kriege diesen Satz jetzt nicht mehr richtig zu Ende, aber nicht, also diese merkwürdige Figur, die am Anfang vom eindimensionalen Menschen formuliert, nämlich wir haben einerseits die Möglichkeit gegeben, du hast es gesagt, auf eine sofortige, radikale Umstrukturierung der Welt, Einrichtung menschlicher Verhältnisse, befriedetes und befreites Dasein. Andererseits sind dieselben Möglichkeiten, aber die Wirklichkeit, wo Menschen genau diese Möglichkeiten sich permanent verbauen und zurückfallen in die Integration. Also während Adorno sagen würde, diese Integration ist genau die verwaltete Welt, würde Marcuse sagen, die verwaltete Welt ist ein Resultat einer von den Menschen selbst geleisteten Integration. Mhm. Deswegen ist für Marcuse das Problem des historischen Subjekts auch anders gelagert. Ja. Und deswegen kann er auch sagen, wenn wir hier etwa in der antirassistischen Bewegung der Afroamerikanerin oder wenn wir in der Frauenbewegung oder wo auch immer ganz wichtig, so etwas haben wie ein nicht mehr einverstanden sein mit den bestehenden Strukturen, dann ist das das erste Mal, dass sich sozusagen gegen die integrative Kraft der falschen Bedürfnisse so etwas regt wie ein Bewusstsein, zumindest doch nach den richtigen Bedürfnissen zu fragen oder zumindest zu problematisieren, sind das eigentlich unsere Bedürfnisse? Es gibt, fällt mir dazu ein Zitat, ich kann es gerade nicht mehr verorten, das ist aus diesen frühen Texten von Marcuse aus den 30er Jahren, wo er sich mit Heidegger auseinandersetzt, da kommt immer dieser Satz, es kann historische Momente geben, oder es könnte, glaube ich sogar, Momente geben, wo die Revolutionierung des Einzelnen die Revolutionierung der Gesellschaft bedeuten kann. Und das ist genau diese Figur. Und also glaube ich, da kann man, das ist eine ganz gute Zusammenfassung von dem, was du gesagt hast. Marcuse guckt da sehr stark auf das, was die Individuen tun, und er setzt viel Hoffnung darauf, dass die einfach sich anders verhalten, widerständig, was wie ziviler Ungehorsam und so weiter, das sind dann die ganzen Figuren. Er macht dann auch im Versuch über die Befreiung 69 noch so Sachen auf wie Bummeln beim Arbeiten, zu spät zur Arbeit kommen, sich falsch verhalten, also auf der Straße anders verhalten, all diese Dinge, um nicht zu funktionieren. Die sind für ihn irgendwie, da scheint was vor von einem befriedeten Dasein. Ja, das Interessante ist, dass aber Adorno das auch sagt, aber eben nicht sozusagen schriftlich festhält, also nicht integriert in genau diese Theorie der verwalteten Welt, wie man sie bei Adorno nachlesen kann, sondern das sind dann immer wieder Formulierungen, die eher in kleineren Beiträgen auftauchen oder auch in diesen Radiogesprächen, die zum Teil ja noch gar nicht veröffentlicht sind, auftauchen, also nicht schriftlich veröffentlicht sind. Und da können wir jetzt vielleicht gleich anknüpfen, weil das sozusagen, weil wir da jetzt schon ganz nah dran sind an diesem Punkt zum Proletariat und zum Subjekt. Also ich hatte das gerade schon darauf hingewiesen, in meinem Verständnis von Adorno ist es für ihn, diese Figur Marx hat sich geirrt, die ist so ganz zentral. Und Marx hat gesagt, es entsteht ein Proletariat, das dann irgendwas macht, und Adorno sagt eben, nee, genau das ist eben nicht passiert. Genau das hat sich nicht gebildet. Es gab zwar mal eine Arbeiterbewegung, aber die ist vorbei, und die war ja auch in der Tat vorbei in den 60er Jahren. Und er benutzt Proletariat nur noch als, wie Marx im Kapital, als so eine objektive Zurechnung, also nach der Stellung im Produktionsprozess, überhaupt nicht mehr nach einem politischen oder so, nach so einem Milieu oder irgend sowas. Oder, das heißt, die Veränderung, weil das so ist, weil die verwaltete Welt sich durchsetzt, ist die Veränderung vorerst mal suspendiert, weil Marx sich geirrt hat. Und Marcuse sagt im Gegenteil, dass durchaus noch was zu machen wäre. Er hält im Grunde auch an der Arbeiterklasse fest als revolutionäres Subjekt. Er sagt nur, die sind so integriert, wir haben es jetzt ja ausführlich durch ihre Bedürfnisse und so weiter ausführlich besprochen, dass sie irgendeinen Impetus von außen brauchen. Und da setzt er die Hoffnung auf das, was er Katalysatorgruppen nennt. Und da benennt er in der Tat die schwarze Bürgerrechtsbewegung, die Frauenbewegung und auch die Studentenbewegung als Punkte, wo andere Gruppen als das klassische marxistische Subjekt, nämlich die Arbeiterbewegung, andere Gruppen die richtigen Bedürfnisse plötzlich formulieren, und die könnten dann den Konservatismus des Proletariats aufbrechen, so stellt er sich das vor. Das ist diese Katalysatorfigur. Deswegen ist auch, was das Subjekt angeht, Marcuse durchaus das ist anders gelagert bei ihm als bei Adorno, der eben im Grunde sagt, das, wie Engels und Marx den Kommunismus formuliert haben als die wirkliche Bewegung, die gibt es einfach überhaupt nicht mehr. Und die kann sich auch in der verwalteten Welt gar nicht mehr so ohne weiteres bilden. Also es ist ja bei sozialistischen Bewegungen immer und eigentlich auch in der bürgerlichen Revolutionsbewegung immer eine zentrale Figur gewesen, die vom neuen Menschen, beziehungsweise überhaupt die Figur, dass man den Menschen anthropologisch nur dahingehend bestimmen kann, dass er noch gar nicht Mensch ist. Und die Verwirklichung des Menschen nichts weiter wäre, als dass er überhaupt erst zum Menschen wird und sich selbst als Mensch entfaltet. Das ist das Einzige, was man positiv wesensmäßig festhalten kann, dass der Mensch eben ein nicht festgelegtes Wesen ist, aber in dieser Nicht-Festgelegtheit, in dieser Potentialität und auch in dieser Virtualität überhaupt auch fähig ist, Mensch werden zu können. Interessant finde ich jetzt an dem, was du sagst, das war mir, glaube ich, in der Form noch gar nicht so klar, dass Adorno eigentlich festhält an einer ganz bestimmten Form des Subjekts. Diese Form ist untergegangen und das Einzige, was möglich wäre, ist, dass diese Form wieder auftritt. Also, Ja. dass in irgendeiner Würde ich Form behaupten, also da das, könnt ihr ja. bestimmt immer widersprechen, aber so glaube ich, ist es bei ihm. Also, dass quasi das bürgerliche Subjekt doch noch realisiert wird. Bei Marcuse, vielleicht lassen wir es so stehen, um mal Ja, einfach den Kontrast dazu bezeichnen, bei Marcuse ist das zunächst auch die Diagnose, also das bürgerliche Subjekt ist untergegangen. Auch das proletarische Subjekt ist untergegangen, beziehungsweise das proletarische Subjekt bleibt wie das bürgerliche Subjekt ein historisches Subjekt an sich, aber für sich kann man weder auf das proletarische noch auf das bürgerliche Subjekt zugreifen. Und jetzt artikuliert sich unter diesen fortgeschrittenen Bedingungen der spätkapitalistischen Gesellschaft, Marcuse redet da ja von der Industriegesellschaft, was ja auch ein bisschen vage ist und er differenziert es ja auch noch. Unter diesen Bedingungen artikuliert sich jetzt eine neue Subjektform. Und die oder könnte, also zumindest in der, potenziell. Also er sagt nie, genau, das ist es, genau, aber genau, er sagt, wir müssen uns genau angucken, ob es das nicht genau, vielleicht ist. Genau, und, so, und er beschreibt es eben ähnlich, wie man insgesamt in der emanzipatorischen Bewegung oder in den emanzipatorischen Bewegungen der Neuzeit diese Formel von neuen Menschen findet. Er beschreibt es eben auch in solchen Kategorien, in Versuch über die Befreiung, ich habe es ja, oder du hast es ja auch schon angesprochen, vorhin schon mal, in Versuch über die Befreiung ist die Rede von einer biologischen Grundlage, mhm, dieser, ja, dieser Potenz, dieser Möglichkeit des neuen Menschen, und er redet da von der neuen Sensibilität. Und das ist ein gleichsam Vermögen, was, und auch darauf hast du schon hingewiesen, was dann wiederum ähnlich gelagert ist wie das emanzipatorische Vermögen, was Adorno beschreibt, nämlich gelagert ist in der Ästhetik. Mhm. Es ist bei Marcuse in Triebstruktur und Gesellschaft formuliert, es ist also, es ist die ästhetische Dimension, es hat zu tun mit Fantasie, es ist eine große Weigerung, die nicht einfach nur meint, jetzt macht man nicht mehr mit, sondern die gleichzeitig meint, es ist in der Weigerung ein Verhalten, was gleichsam was Neues konstituiert. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, weswegen, auch wenn das jetzt nur so randständig klingt, weswegen Marcuse viel mehr anfangen konnte mit, mhm, Subkulturen, wie man, ja, das jetzt immer auch im Einzelnen einschätzt, Bob Dylan und so weiter und so fort. Das sind so also merkwürdige Beispiele, die bei ihm so sporadisch auftauchen. Oder Angela Davis, die, ja, bei ihm Studentin ist, bringt ihn in irgendeiner Form, was immer das dann auch war, afroamerikanische Kultur näher. Ja, also das, da ist er ja schon begeistert von, und Adorno ist es nicht. Mhm. Wie man das jetzt persönlich einschätzt, ob Adorno das nicht verstanden hat oder zu blöde war oder Marcuse da zu euphorisch war, das glaube ich völlig egal. Sondern genau, entscheidend also, ist, was ist denn die Perspektive auf, genau, diese Form von Kultur und so. Zu dem, was, ja, ich habe noch ein Zitat, zu dem, was wie die Gesellschaft doch wieder sich ändern könnte für Adorno, habe ich ein Zitat aus, wenn ich kurz nachgucken, in meinem schönen Literaturverzeichnis, wo das denn eigentlich steht. Das ist aus dem Text Anmerkungen zum sozialen Konflikt heute. Und da schreibt er, in Krisensituationen mag der soziale Konflikt als einer von Klassen sich aktualisieren. Ob jemals in den Formen der verwalteten Welt, bleibt abzuwarten. Das ist genauso die Position von Adorno in dieser Phase. Hast du vorhin das gesagt? Also das Einzige, was er sich vorstellen kann, ist, dass das klassische Subjekt des Marxismus, also irgendwie, wie auch immer, wieder auftaucht, oder das, er nennt es auch öfter mal in einem Brief an Horkheimer, schreibt er, irgendwie könnte ja die Möglichkeit von Praxis auch wieder auftauchen, aber er hat da auch keine Vorstellung von, wie das gehen könnte. Er weiß nur im Moment, also da ist er sich sehr sicher, im Moment geht es nicht. Und da sind wir im Grunde jetzt auch schon, also wenn du erlaubst, bei dem Praxispunkt, wo auch wieder dieser Gedanke für Adorno ganz zentral ist, du hast das auch schon angesprochen, am Anfang in der negativen Dialektik, dass der Moment der Verwirklichung der Philosophie verpasst wurde. Also das ist ja genau das, was Marx meinte mit der Verwirklichung der Philosophie, war Aufhebung der idealistischen deutschen Philosophie, Hegels und so weiter in der kommunistischen Revolution. Und das ist verpasst worden, dieser Moment. Und deshalb ist da an Praxis jetzt gerade nicht mehr zu denken. Und jetzt kommt es ganz entscheidend, das ist auch direkt ein Punkt zu der Studierendenbewegung. Für Adorno sind wir zurückgeworfen auf Philosophie, auf das Denken, auf die Theorie. Und wir müssen, was das bedeutet, also gerade als Linke sozusagen, weiß nicht, ob er sich noch so bezeichnet hätte zu dem Zeitpunkt, aber gerade eine Gesellschaftskritik muss erstmal ganz radikal sich selbst in Frage stellen, muss erstmal überlegen, was heißt denn das eigentlich, dass Marx sich geirrt hat? Was heißt denn das, dass es sowas wie eine Revolution nicht gegeben hat? Was heißt denn das, dass es stattdessen sowas wie Auschwitz gegeben hat? Was machen wir denn überhaupt damit? Und das müssen wir überhaupt erstmal begreifen, bevor wir dann überhaupt erstmal wieder an irgend sowas wie Praxis denken können. Es gibt also verschiedene Zeitbeschreibungen von ihm. Es gibt so eine Aussage aus einer Vorlesung, es sei jetzt die Zeit der Theorie, oder auch man habe eine historische Atempause, nennt er das. Finde ich ein total schönes Bild. Man muss sich ja vorstellen, er kommt aus dem Exil und er ist jetzt gerade in der BRD angekommen und ist jetzt mal so kurz mal abgesichert, politisch und auch materiell. Und jetzt hat er auch mal Zeit zum Denken. Und deswegen wirft er dann so oft den Studierenden vor oder auch der Linken als solches, dass sie mit ihrer ständigen Forderung nach Praxis, nach Anwendbarkeit und so weiter eigentlich das Denken abwürgt. Und genau das wirft auch der Studierendenbewegung dann immer wieder vor, indem sie seine Vorlesungen sprengen, indem sie immer fragen, ja Herr Adorno, aber was machen wir denn jetzt damit? Und so, dadurch behindern sie das Denken und das Einzige, was überhaupt einer progressiven Bewegung noch übrig bliebe, nämlich das Nachdenken, das wird dadurch auch noch kaputt gemacht. Und deswegen ist dieser Aktionismus, von dem wir am Anfang schon mal gesprochen hatten, für ihn nicht nur einfach blöd, weil es nichts bringt, sondern er ist auch noch regressiv. Er wirkt das Einzige, was man tun könnte, auch noch ab. Und das ist so seine Position dazu. Und die Studierendenbewegung, zumindest in seinen radikalen Aussagen, wie zum Beispiel in den viel zitierten Marginalien zu Theorie und Praxis, da schreibt er das so, die Studierendenbewegung ist im Grunde nichts weiter als ein Reflex auf die verwaltete Welt. Die verwaltete Welt, haben wir gerade schon gesagt, Produktion um der Produktion willen, ständiges Machen, immer neu, immer in Bewegung und letztendlich immer nur dasselbe, Kapitalverwertung, den ganzen Tag. Und genau das spiegelt sich dann in so einer politischen Bewegung, die immer sich trifft, diskutiert, Plenum, Diskussion, dann Demo, dieses ganze Machen, Tun, Betrieb, das ist für ihn alles verwaltete Welt und ist überhaupt nichts dagegen. Selbst wenn es sich noch so revolutionär vorkommt, das kann für Adorno keine Gegenbewegung sein. Gegenbewegung in den 60er Jahren könnte einzig bedeuten, sich mal auf seinen Hintern zu setzen und mal nachzudenken. So, also jetzt ist jetzt ein bisschen überspitzt und auch vielleicht so ein bisschen kokett, aber so ungefähr. Es gibt auch diesen Satz irgendwo, Denken setzt Widerstand. Also nicht machen setzt Widerstand, nicht Farbbeutel werfen, nicht Leute niederschreien, nicht gegen Vietnam demonstrieren, das kann man alles knicken. Es ist aber auch noch ein interessanter Punkt darin, der uns noch einmal zurückführt auf den Gesellschaftsbegriff, aber gleichzeitig auch weiter voranführt, nämlich dann doch auf die Frage, was jetzt 40 Jahre nach 68 oder 69 heute davon bleibt und was auch die Aktualität dieser Debatte zwischen Marcuse und Adorno ausmachen könnte. Mhm. Nämlich, auch für Marcuse ist ja, wenn auch nicht in der Form ausformuliert wie bei Adorno, Auschwitz einfach eine Zäsur in der Geschichte, enorm wichtig ist für alles, was dann eben nach 45 oder überhaupt auch eben schon ab 41 oder wie auch immer während des NS passiert mit der Menschheit und mit der Welt. Wenn man das jetzt ein wenig auf Paradoxien untersucht, dann müsste man ja sagen, für Adorno ist die verwaltete Welt, die sich nach 45 einstellt, gleichzeitig auch eine Welt, die nicht die Dringlichkeit hat, sofort verändert werden zu müssen, sondern die auch eben Gelegenheit bietet, sich auf das Denken zurückzuziehen. Mhm. Weil es könnte noch schlimmer sein. Genau. Also eben, das Schlimmste ist passiert. Und daran hat sich die Gegenwart zu messen. Und es gibt ja auch in der Tat nur, ich zumindest weiß, nur von einem Beispiel, wo Adorno dann auch sagt, da könnte er sich vorstellen oder da wäre er auch bereit zuzugeben, dass unmittelbar gewalttätiger Protest notwendig wäre und auch gerechtfertigt wäre, nämlich zur damaligen Griechenland. Zeit Griechenland. Ja. Ja. Gegen den Faschismus. Genau. Papadopoulos zu der Zeit damals für einige Jahre in Griechenland. Das ist das Einzige, was im Übrigen interessant ist, weil wir haben in Europa auch gleichzeitig noch in Spanien Franco. Und auch dazu verhält sich ja Adorno durchaus als einer der wenigen, muss man im Übrigen sagen, auch in der Bundesrepublik, der Vormarsch der NPD schon damals, sind da alles Themen, die ihm nicht unbekannt sind. Wobei ich muss da ganz kurz widersprechen, weil es nämlich durchaus so ist, dass er im weitesten Sinne eine reformistische Praxis durchaus für möglich und auch sinnvoll hält. Da gibt es, das kann ich jetzt nicht alles im Einzelnen zitieren, aber es gibt verschiedene Aussagen, die so sagen, wenn man dazu beitragen kann, das Leben der Menschheit irgendwie zu verbessern im Kleinen, dann soll man das unbedingt tun. Also so eine Idee von alles, was man tun kann, was es ein bisschen besser macht und nicht das Ganze verrät. Das ist in Ordnung. Er hat sich zum Beispiel auch gegen die Notstandsgesetze ausgesprochen, und so mit so einem Beitrag auf so einer Podiumsdiskussion und so. Also er hält schon durchaus, oder zum Beispiel, er hat sich ja ganz stark damit beschäftigt, wie kann man Bildung vorantreiben. Er hatte so eine Idee von so Bildungskolonnen, Das ist wirklich Erziehung nach Auschwitz. Erziehung nach Auschwitz, wirklich witzig. Also die Idee, zur Entbarbarisierung des platten Landes beizutragen, indem man aus der Stadt so Busse mit Leuten und Papier und Bildschirmen losschickt, die da irgendwie mal so ein bisschen Bildung betreiben auf dem Land. Nebenbei ist es, wenn ich das kurz als Witz einfügen darf, interessant deswegen, weil er nebenbei Marcuse ganz furchtbar übel nimmt, dass der von Erziehungsdiktatur spricht. Da ist nochmal die Frage, wo eigentlich der große Unterschied sein soll. Aber gut, das ist eine ganz andere Debatte. Adorno sieht schon durchaus Möglichkeiten zu wirken. Er wehrt sich ja auch dann gegen den Jargon der Eigentlichkeit und er als Intellektueller wird er wirklich auch wirksam. Und er gibt auch gegenüber Marcuse in den Briefen durchaus zu, dass die Studierenden durchaus wirken. Also die Gesellschaft politisieren, bestimmte Fragen aufs Tablett bringen. Er schließt sich zum Beispiel der Forderung der Studierenden an, direkt nach dem 2. Juni die Umstände des Todes von Benno Ohnesorg wirklich jetzt wirklich ganz sofort neutral zu untersuchen und so weiter. Also da ist er nicht so, er ist gar nicht so starr gegen jede Form von Politik. Er sagt nur, wer da handelt, muss dabei sich klar machen, dass das Praxis im Sinne von Umstürzen der Verhältnisse nicht an der Zeit ist. Das ist so der entscheidende also Punkt. Also die verwaltete Welt ist sozusagen eine, die den Widerstand verhindert oder permanent auch einebnet, nivelliert. Aber die verwaltete Welt, um es dann ein bisschen überspitzt zu formulieren, ich weiß jetzt nicht, ob Adorno das so unterschrieben hätte, aber es scheint mir doch so zu sein, für Adorno, die verwaltete Welt ist eine, die eigentlich auch so wie sie ist, kein zweites Auschwitz hervorbringen wird. Also sie ist eine, die dem Menschen Schlimmes antut, indem sie den Menschen eben zur Funktion degradiert. Und das hat auch die NS-Gesellschaft getan, indem sie aus dem Einzelnen ein Exemplar gemacht hat. Aber worauf ich hinaus will, ist ja, dass Marcuse gerade in der Reaktion auf den Vietnamkrieg und auch mit Blick auf andere Militärdiktaturen davon ausgeht, dass, um das eben auch lax zu formulieren, sich eigentlich Auschwitz da wiederholt bzw. fortsetzt, was Ähnliches passiert, zumindest eine Notwendigkeit da ist, dass man sich eben nicht aufs Denken zurückziehen kann, so gerechtfertigt Adornos Argument auch ist, sondern unbedingt handeln muss, um genau dieses Morden und Töten zu verhindern, was ja auch, wenn man sich eben anguckt, wie in den USA selber als einer der hauptbeteiligten Parteien im Vietnamkrieg, der Vietnamkrieg verhandelt wurde, ganz klar ist, nicht? Also die. Und er sagt sogar, wir müssen was tun, um überhaupt als Menschen überleben zu können. Wir können nicht so tun, als würde nichts passieren. Wir müssen etwas tun, weil sonst ersticken wir. Es gibt immer so diese Erstickungsmetapher bei ihm. Er sagt dann zum Beispiel auch, als die Studierenden das Institut in Frankfurt besetzen, sagt er auch, klar, die mussten sich einfach mal Luft verschaffen. Das ist immer so. Die mussten einfach mal irgendwas tun. Und bei Marcuse ist es eben so, dass Protest, selbst wenn er unreflektiert sein sollte, das Aufstehen als solches, das sich wehren als solches, das sich weigern als solches, ist irgendwie schon, das ist nicht per se progressiv, aber es ist zumindest schon mal eine Regung des Individuums, die per se positiv zu bewerten ist. Und die Praxis, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, die Praxis ist für ihn, das schreibt er irgendwann an Adorno, deswegen möglich, auch weil derzeit die westlichen bürgerlichen Demokratien gewisse Freiheiten schaffen, die man ausnutzen kann. Demonstrationsfreiheit, Meinungsfreiheit, all diese Dinge. Und er sagt, die müssen wir, so doll wir nur irgendwie können, ausnutzen. Wir müssen Kritik der Gesellschaft öffentlich machen. Wir müssen demonstrieren und so weiter, um überhaupt diese ganze Kritik, die wir haben, wieder öffentlich zu machen. Und dafür bietet uns die bürgerliche Demokratie im Gegensatz zum Faschismus gewisse Möglichkeiten. Und wenn wir die nicht nutzen, sondern uns irgendwie so hinsetzen, dann begehen wir eigentlich schon Verrat an der Sache. Also wir müssen das, was geht, natürlich können wir jetzt keine Revolution machen. Da ist gar kein Zweifel bei Marcuse. Er verwechselt das überhaupt nicht mit Revolution. Ganz im Gegensatz zu vielen Studierenden 68, 69. Das sieht er überhaupt nicht als Revolution an. Aber er sagt, eine Revolte, ein Aufstand ist durchaus möglich. Und auch deswegen, weil er möglich ist, ist er auch nötig. Was er dann ja resümierend nach Adornos Tod, 3 Jahre danach, schreibt in Konterrevolution und Revolte. Ich meine, es ist von 1972, so 73. Nämlich auch nochmal im Rückgriff auf einen Begriff, den er sich borgt, muss man sagen, aus der chinesischen Gesellschaft, nämlich der Begriff der Kulturrevolution. Ah ja. Ja? Also das heißt, die Revolution, die Marcuse hier für notwendig hält, ist eine der Kulturrevolution. Es ist auch oft so interpretiert worden, als sei das, was Marcuse mit Kulturrevolution bezeichnet, mehr oder weniger dasselbe, wo es ja einen sehr naiven Blick drauf gab. Ja, unbedingt. Wie das, was in China passiert ist zu der Zeit noch, bis zum Maos Tod. Gleichzeitig meint Marcuse ja denn doch was anderes, nämlich eben schon einmal mehr, dass Revolution nicht einfach heißt, wie es bisher verstanden wurde vom Marxismus-Leninismus, Austausch und Umstrukturierung der Machtverhältnisse und gleichzeitig eigentlich doch Beibehaltung der grundsätzlichen gesellschaftlichen Struktur, sondern er will damit andeuten, dass eine Revolution, ähnlich wie der Begriff der großen Weigerung das nahelegt, meint eine vollständige Umwälzung aller gesellschaftlichen Bereiche, eben auch hauptsächlich jener Bereiche, die wir bezeichnen als Kultur. Und dass die Revolution, du hast eben auch darüber gesprochen, inwiefern sozusagen man im Subjekt selber anfangen muss mit der gesellschaftlichen Veränderung, und dass eben die Frage der Umwälzung auch eine von Umwälzung ist, die in Alltagspraxis, in kulturelle Alltagspraxis, letztendlich in die Struktur der Individuen selber mit eingeht. Mhm. Also das heißt, wenn man so will, zeigt Marcuse hier eine Nähe zu dem, was ungefähr auch zur selben Zeit ganz unabhängig von der kritischen Theorie formuliert wurde, nämlich von den Situationisten und von Guy Debord auch hauptsächlich, also nämlich wenn Revolution des Lebens, dann ist das eine Revolution, die das Leben selber betrifft und wo quasi aus der revolutionären Praxis überhaupt erstmal sowas wie eine Form von Leben hervorgehen muss, auf die man sich nicht vornherein berufen kann. Also du hast ja auch schon sozusagen noch angesprochen, dass du gerne nochmal über das Erbe von 68 oder sowas sprechen würdest oder was wir heute noch so damit anfangen können. Ich würde jetzt gerne nochmal so auf einen etwas allgemein, also wenn wir jetzt die ganz direkte inhaltliche Ebene so ein bisschen verlassen wollen, so einen etwas abstrakteren Punkt ansprechen oder so eine, die das Raster nochmal einen Schritt weiter rausnehmen, nämlich wie verhält sich kritische Theorie zu so einer Bewegung? Und da haben wir jetzt, finde ich, mit Adorno und Marcuse zwei, wir haben über die Gründe, die sie dafür hatten, jetzt so ein bisschen gesprochen, zumindest so ein paar Sachen angetippt, was das Gesellschaftsverständnis angeht, das Verhältnis zum Subjekt, zum historischen, revolutionären Subjekt angeht und so weiter, so ein paar Dinge angesprochen. Und da haben wir jetzt, finde ich, eigentlich so zwei Extrempositionen. Nämlich Adorno, der im Grunde sich zur studierenden Bewegung, soweit er sich nicht zum Teil auch mit ihr gemein macht, also bei den Notstandsprotesten oder so, also er hat ja da auch enge Beziehungen zu diesen Leuten, aber im Grunde sowas formuliert wie, was ihr da macht, im Großen und Ganzen ist das naiv und die Aufgabe von kritischer Theorie wäre, das, was irgendwelche Leute für Praxis halten, zu kritisieren und klar zu machen, Praxis steht nicht, ist nicht an der Zeit und wenn überhaupt, dann sollten wir das, was in Deutschland im Moment ansteht, nämlich die Demokratie vorantreiben durch Erziehung und ähnliches, also überhaupt mal eine Demokratie aufbauen in Deutschland, die erste, das wäre an der Zeit in dieser postfaschistischen Gesellschaft. Und Marcuse, der eher sowas formuliert wie kritische Theorie hat die Aufgabe, muss notwendig jede Bewegung gegen das Bestehende sich angucken, sich ganz genau angucken und da, wo was Progressives durchscheint, mitmachen und mitdiskutieren und dann auch vielleicht auch kritisieren. Also es ist ja nicht so, dass er jetzt alles so toll fand. Er hat sich auch immer wieder kritisch geäußert zu den Studierenden. Er hat zum Beispiel die auch in den USA wohl sehr sehr virulente intellektuellen Feindschaft unter den Studierenden ganz furchtbar kritisiert und so. Aber man muss im Grunde aus jeder Bewegung das rausholen, was drin steckt. Und das muss man, er schreibt dann irgendwann zu, schreibt der Adorno in so einem Brief auch, die Theorie, die die Versuche von Praxis nicht reflektiert, die verrät sich irgendwann selbst. Also wir können uns nicht auf Theorie konzentrieren, wir müssen natürlich Theorietreibung, Bildung treiben, aber Wir müssen alles, was so passiert, was die Leute real machen, das müssen wir uns notwendig angucken. Wir müssen unsere Begriffe auch immer wieder überprüfen. Und das sind, finde ich, im Grunde so zwei Positionen, die von so einer dritten Position, die man ja formulieren könnte, sowas wie Marx es vielleicht immer mal gemeint hat und wie es auch heute, glaube ich, viele Linke immer noch meinen, aus der Theorie folgt dann eine Praxis und dann irgendwann ist man mit Denken fertig und dann macht man was, was ja völlig, also ich zumindest für ziemlich irrwitzig halte, aber da halt hat man jetzt so zwei Positionen, mit denen man so arbeiten kann, eine distanzierte und eine, die eher so in den Bewegungen denkt oder sowas. Und das wäre auch, glaube ich, was man heute für eine kritische Theorie der Gesellschaft und für eine linke Politik irgendwie weiter diskutieren könnte. Und was, glaube ich, auch, deswegen ist meine Arbeit, glaube ich, auch gar nicht so unaktuell, wie sie auf den ersten Blick scheint. Ich glaube, diese Debatten werden ja auch in der Linken viel geführt. Also gerade in der, sagen wir mal, außerparlamentarisch oder nicht parteigebundenen Linken, da werden solche Dinge eben viel diskutiert. Wie verhält man sich eigentlich zu realen Protestbewegungen? Und das ist ja auch vielleicht, was das jetzt 2008, 2009 wieder verstärkt ansteht, dass sich Protestbewegungen bilden gegen die Wirtschaftskrise und Ähnliches, wo man dann sich fragen kann, wäre die Aufgabe, das kritisch zu durchleuchten oder wäre die Aufgabe, sich daran zu beteiligen in irgendeiner Form? Jetzt ist es aber so, dass wir bei Marcuse natürlich nicht genau den regressiven, reaktionären Aktionismus finden, den Adorno ja zu Recht kritisiert, wir können ja an den Schriften, Marcuse ist ja, hat ja sozusagen ein Jahrzehnt länger gelebt als Adorno und auch, also 79 ist er ja gestorben, hat auch in diesem Jahrzehnt noch einiges mitbekommen an Veränderungen der politischen Bewegung. Ja. Also wir können ja da auch sehen an den Schriften von Marcuse, wie ernst er diese Auseinandersetzung zwischen Theorie und Praxis auch nimmt und wie genau er letztendlich dann doch auch diese verschiedensten praktischen Bewegungen untersucht. Das ist, glaube ich, heute bei den Diskussionen, die es in der Tat gibt, aber eher noch eine Schwachstelle, dass sozusagen zwar diskutiert wird, wie man diese neueren Phänomene auch praktisch angehen kann, aber gleichzeitig um es so ein bisschen pathetisch zu formulieren, das gemeinsame Erbe von Adorno und Marcuse und anderen kritischen Theoretikern oder kritischen Theorien noch nicht in der Form hier auf den Tisch gebracht ist, um tatsächlich auch ernsthaft sich genau die Fragen zu stellen, denen auch Adorno und Horkheim, Marcuse sich gegenüber sahen in den 60er Jahren, nämlich wie unter gegebenen Bedingungen der Wirklichkeit Möglichkeiten vorhanden sind, diese Wirklichkeit, sei es emanzipatorisch zu verändern, sei es zumindest mal kritisch, im kritischen Gedanken in Frage zu stellen. Mhm. Und genau in dem Punkt wiederum scheinen mir denn doch auch Adorno und Marcuse sehr ähnlich gewesen zu sein, denn wenn man sie zusammenbringen will, es gibt ja diesen Aufsatz von Adorno, Anmerkung zum philosophischen Denken, den er Marcuse gewidmet hat. Ja, also da kann man einerseits rauslesen, dass das auch so ein freundschaftlicher kleiner Angriff ist. Ja, also derjenige, der sich von der Philosophie verabschiedet, viel stärker eben zumindest als Adorno es gemacht hat, der kriegt dann diesen Text gewidmet. Gleichzeitig findet man aber in diesem Text, der interessanterweise zwar das Thema philosophisches Denken behandelt, aber dann doch zu den Texten Adornos gehört, der sehr konkrete gesellschaftliche Probleme angeht, findet man in diesem Text sehr viel Bezüge genau zu dem, was Marcuse auch argumentiert zur damaligen Zeit. Also insofern würde ich sagen, es ist gar nicht möglich, jetzt 40 Jahre später eine eindeutige Entscheidung zu treffen, wer von beiden da richtig liegt, sondern die Konstellation bleibt, dass sozusagen beides richtig ist, weil beides falsch ist, solange die Verhältnisse die falschen bleiben. Ja, was ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung, ja, zu diesem kleinen Austausch und hoffe, dass wir da in der einen oder anderen Form nochmal dran weiterarbeiten können. Ja, am besten hier im freien Senderkombinat FSK 93,0 MHz, 101,4 MHz über Kabel zu empfangen, das vielleicht mit Adorno und mit Marcuse gesagt werdet, Fördermitglied und werdet Radioaktivisten, aber natürlich nicht im regressiven Sinne, sondern im kritisch-theoretischen Sinne einer emanzipatorischen Praxis.